Meir Ettinger ist das, was man wohl einen üblichen Verdächtigen nennt. Der erst 24-Jährige ist schon seit Jahren führender Kopf der sogenannten Hügeljugend. So werden in Israel radikale Nationalreligiöse genannt, die im Westjordanland seit Jahren immer wieder Hügel besetzen, um dort illegale jüdische Siedlungen zu errichten. Aus den Reihen dieser Aktivisten heraus kam es auch immer wieder zu Übergriffen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung. Ettinger wurde im Zusammenhang mit solchen Taten mehrfach festgenommen und er erhielt ein Betretungsverbot für das Westjordanland und Ostjerusalem. Ettinger wird in israelischen Medien auch in Verbindung mit dem Anschlag auf die katholische Brotvermehrungskirche am See Genezareth gebracht. Eine Tat, die er in seinem Internetblog ausdrücklich begrüßte. Die Bereitschaft zum religiös motivierten Extremismus liegt bei Meir Ettinger scheinbar in der Familie. Sein Großvater ist der Rabbiner Meir Kachane, Gründer einer rechtsextremen Bewegung, die Vertreibung aller Araber aus Israel forderte. Kachane starb 1990 bei einem Attentat. Sein Enkelsohn wird von den Behörden nun auch zu dem Brandanschlag auf das Haus einer palästinensischen Familie nahe Nablus vernommen. Dabei kam vor wenigen Tagen ein Kleinkind ums Leben. Hinter der Tat werden nationalreligiöse Extremisten vermutet, die Teile der israelischen Regierung nun offiziell als jüdische Terroristen bezeichnen. Bildungsminister Naftali Bennett von der siedlerfreundlichen Partei Jüdisches Heim nennt sie im Interview mit dem israelischen Rundfunk nicht so. Es handelt sich um eine sehr kleine Gruppe jüdischer Anarchisten. Den Sicherheitsdiensten ist es noch nicht gelungen, ausreichende Beweise zu sammeln, um sie vor Gericht zu bringen. Wir haben daher weitgreifende Maßnahmen ergriffen und die Administrativhaft genehmigt, nach der auch ohne Beweise der Prozess gemacht werden kann. Genauer gesagt erlaubt die Administrativhaft, die nun offenbar auch Meir Ettinger droht, sogar Verdächtige teils jahrelang ohne Prozess zu inhaftieren. Angewendet wurde diese Haft fast ausschließlich nur gegen Palästinenser. Nun, nach dem jüngsten Anschlag, hat die Politik eine andere Linie vorgegeben. Die Behörden, denen vorgeworfen wird, jüdische Extremisten bisher zu milde behandelt zu haben, gehen jetzt härter vor. Und das stößt bei der extremen Rechten im Land nicht auf Beifall. In YouTube-Videos wurden Premier Netanyahu und Staatspräsident Rivlin in Nazi-Uniformen gezeigt.